ist der Waffelmann. Er war schon so lange nicht mehr da. Dieser schreckliche Londoner Nebel. Die Straßenlaternen brennen auch schon. Aber man kann sie kaum erkennen. Jack? Jack, wer... Ach, du schläfst. Ja? Soll ich das Licht anzünden, gnädige Frau? Nancy, der Waffelhändler ist unten. Holen Sie uns doch ein paar Waffeln, ja? Zum Tee. Bei dem Nebel? Sie hören doch seine Glocke, Nancy. Er ist vor der Tür. Bitte, bitte, für den gnädigen Herrn. Ich will ihn überraschen. Für den gnädigen Herrn? Psst, leise. Mein Mann schläft. Da im Sessel. Hier ist Geld. Was machst du denn da, Bella? Ach, nichts, lieber. Schlaf nur weiter. Bitte, Nancy, beeilen Sie sich. Jawohl, gnädige Frau. Was machst du denn da, Bella? Komm mal her. Nichts, Liebe. Nur wegen der Waffeln, weißt du. Zum Tee. Waffeln? Aha. Ja, Lieber, der Waffelmann kommt zu selten. Ich wollte dich überraschen. Warum so ängstlich, Bella? Ich mache dir doch gar keine Vorwürfe. Nein, Lieber, ich weiß. Es ist kühl hier. Naja, der Herbst ist da. Oh, das Feuer geht aus. Willst du nicht läuten, Bella? Ja. Frische Kohlen aufschütten, meinst du? Aber das kann ich doch tun. Aber Bella, hast du denn schon wieder vergessen, was wir erst neulich besprochen haben? Also bitte, Leute. Aber liebe Nancy, ich habe sie gerade erst nach Waffeln geschickt. Bitte lass mich es doch machen. Das ist doch keine schwere Arbeit. Nein, nein und nein. Das kommt gar nicht in Frage. Lass das Mädchen das tun. Aber lieber... Geh jetzt und läute. Bella, ärgere mich nicht. Ja, liebe. Was glaubst du eigentlich, wozu man Dienstboten hat? Um sich bedienen zu lassen. Richtig. Na also. Ich finde nur, man sollte vielleicht ein bisschen Rücksicht auf sie nehmen. Rücksicht? Was redest du da zusammen? Du tust ja, als ob sie umsonst arbeitet. Meine Rücksicht auf Nancy beläuft sich auf 16 Pfund im Jahr. Bei freier Unterkunft und Verpflegung. Wenn das nicht die größte, zartfühlendste Rücksicht ist, dann weiß ich nicht, was du darunter verstehst. Ja, Jack, sicherlich hast du recht. Nicht nur sicherlich, sondern sogar ganz bestimmt. Alles andere ist reine Gefühlsduselei. Wie sieht es eigentlich draußen aus? Immer noch Nebel? Ja, er ist noch dichter geworden anscheinend. Du willst doch bei dem Wetter nicht ausgehen, Liebe? Doch, wenn es nach dem Tee nicht noch schlimmer wird. Herein! Mir war, als hätten Sie geläutet, gnädiger Herr. Ja, wir haben geläutet, Nancy. Nun, Bella, willst du Nancy nicht sagen, warum wir geläutet haben? Ja, würden Sie bitte etwas Kohlen aufschütten, Nancy? Wie Sie wünschen, gnädige Frau. Ach, Sie können auch gleich das Gas anzünden, Nancy. Schrecklich, wie früh es schon dunkel wird. Ja, gnädiger Herr, scheußlich. Sie sehen heute wieder einmal unverschämt hübsch aus, Nancy. Wissen Sie das? Wirklich, gnädiger Herr? Keine Ahnung. Wieder irgendwo ein Männerherz gebrochen? Nicht, dass ich wüsste, gnädiger Herr. Ich breche keine Herzen. Ja, wenn das nur stimmt. Und ziehen Sie die Vorhänge zu, Nancy. Jawohl, gnädiger Herr. Und Ihr Teint? Einfach toll. Man muss schon sagen, Sie verstehen es, Ihre natürlichen Gaben ins rechte Licht zu setzen. Was für Mittelchen benutzen Sie eigentlich? Alles Natur, gnädiger Herr. Sie sollten meiner Frau wirklich mal verraten, was für Hautcreme Sie benutzen, damit sie Ihre schreckliche Blässe los wird. Sie wäre Ihnen sicher dankbar. Gern, gnädiger Herr. Haben Sie noch irgendeinen Wunsch? Das wär's. Meinen Tee natürlich. Sofort, gnädiger Herr. Mich so zu blamieren, Jack, wie kannst du nur? Aber liebes Kind, du bist die Hausfrau hier. Es ist deine Sache, Anordnungen zu erteilen. Aber wenn du es nicht tust, dann muss ich eben... Darum handelt es sich nicht, Jack. Sondern wie du mich bloßgestellt hast vor dem Mädchen, als ob ich mich schminke und ihren Rat brauchte, wenn ich es täte. Aber für dich sind Dienstboten doch gleichberechtigt mit uns. Und dementsprechend habe ich gehandelt. Und außerdem, das war doch alles nur Spaß. Dass du so gar nicht fühlst, wie du mich verletzt. Das Mädchen lacht sowieso schon über mich. Sie lacht über dich? Wie kommst du denn auf die Idee? Ach, ich weiß das ganz genau. Tja, meine Liebe, wenn sie es tut, ach, vielleicht bist du selber schuld. Du meinst, ich sei lächerlich? Ich meine gar nichts. Du hörst in alles etwas hinein, Bella. Aber nun Schluss damit. Komm lieber her und setz dich zu mir. Ich habe mir gerade etwas Hübsches ausgedacht. Etwas Hübsches? Jack, was denn? Ja, keine Angst, du wirst dich freuen. Dann sag's doch. Nur wenn du dich hübsch brav hierher setzt. Dann sag's doch, Jack. Was ist es? Ich bin so gespannt. Ich lese hier gerade in der Zeitung... wo war es denn nun? Hier. Mr. McNaughton, der berühmte Schauspieler, gastiert in London. Ja, ich habe es gelesen und... Und? Nun, was glaubst du? Oh, Jack, lieber, du gehst mit mir in die Vorstellung? Mhm. Oh, Jack, wie himmlisch. Oh, wie himmlisch. Das Gastspiel dauert nur 3 Tage. Wann möchtest du gehen? Du darfst dir aussuchen, Trauerspiel oder Lustspiel. Hm, was möchtest du? Das ist so schwer zu sagen. Eines ist so schön wie das andere. Was würdest du dir aussuchen an meiner Stelle? Ja, das kommt wohl darauf an, ob du weinen möchtest oder lachen. Ich möchte lachen. Und dann möchte ich auch wieder weinen. Beides. Jack, wie kamst du plötzlich auf die Idee? Nun, du warst in der letzten Zeit sehr brav. Und da habe ich mir gedacht, ein bisschen Ablenkung könnte dir gut tun. Ach, Jack, du warst so viel netter zu mir in der letzten Zeit. Beginnst du mich besser zu verstehen? Mir ist nicht bewusst, dass ich anders zu dir bin als sonst. Doch, Jack, doch. Sieh mal, alles, was ich brauche, ist ja nur ein bisschen Ablenkung. Ein paar neue Eindrücke, ein bisschen Zärtlichkeit von dir. Glaub mir, dann wäre es auch besser mit mir. Wie meinst du das? Besser? Aber du weißt doch, was ich meine. Wir wollten doch nicht mehr darüber sprechen, was neulich geschehen ist. Das wollen wir dann noch nicht. Aber eines muss ich dir noch sagen. Es war doch schon besser mit mir, nicht? Gerade in der letzten Woche. Es ist dir ja auch aufgefallen. Und weißt du, warum das so war? Wie du vorgestern Abend zu Hause geblieben bist. Wie wir zusammen gegessen und Karten gespielt haben hinterher. Und gestern Abend, wie wir am Kamin saßen und du mir vorgelesen hast. Da war ich so glücklich. Ich fühlte mich so gesund und stark wie als junges Mädchen. Nur weil du bei mir warst und ich nicht so zu grübeln brauchte. All die furchtbaren Ängste und die schrecklichen Träume, das war alles wie weggeweht. Ich habe in der Nacht so tief und ruhig geschlafen wie als Kind. Das kommt von der Medizin, die ich dir gegeben habe. Du hast sie doch genommen. Natürlich, 4-mal täglich, ganz gewissenhaft. Aber nur dir zuliebe. Sie schmeckt scheußlich. Ihr Tee, gnädiger Herr. Danke, Nancy. Stellen Sie das Tablett nur auf den Tisch dort. Bitte sehr. Du scheinst sehr vergnügt zu sein, Bella. Ich bin es auch. Ich muss wohl öfter mit dir ins Theater gehen, wenn das so eine Wirkung auf dich hat. Oh ja, Jack, ich wünschte, du könntest es. So, hier ist dein Tee. Und hier sind die Waffeln. Sehen sie nicht wunderbar aus? Freust du dich denn gar nicht, dass ich daran gedacht habe? Wie lange haben wir eigentlich keine mehr gegessen? Seit unserer Heirat, glaube ich, nicht? Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Sehe ich richtig? Bella! Was ist denn? Was hast du? Was fehlt dir? Das weißt du doch wohl am besten, was wieder fehlt. Nein. Es ist etwas verschwunden. Häng es sofort wieder dahin, wo es hingehört. Dann will ich nicht mehr davon reden. Warum drehst du mir den Rücken zu, Jack? Sieh mich doch an. Sag mir, was fehlt. Ich weiß es doch nicht. Ich schwör's dir. Willst du mich zum Narren halten? Es ist etwas verschwunden an der Wand hinter dir. An der Wand hinter mir? Ja, das Bild. Jemand hat es abgenommen. Aber wer? Und warum? Ja, das möchte ich auch wissen. Wer wohl? Wer soll das wissen, wenn nicht du? Hol es sofort wieder her, wo du es versteckt hast, und häng es wieder auf. Aber ich habe es nicht versteckt. Ich war es nicht. Ich weiß es nicht, wo es ist. Jemand anderes muss es getan haben. Ich vielleicht. Nein, lieber nein, aber jemand anderes, jemand anderes. Doch, jemand anderes. Das werden wir gleich festgestellt haben. Jemand anderes. Jack, bitte zieh nicht das Mädchen in die Sache. Wir wollen es unter uns besprechen, ja? Ruf nicht das Mädchen, bitte. Ach, scher dich weg. Setz dich wieder hin. Nimm dich gefälligst zusammen. Jetzt bald. Rein. Gnädige Herr wünschen. Sehen Sie, dass dort das Bild fehlt? Tatsache, das ist ja komisch. Behalten Sie Ihren Kommentar für sich. Was? Antworten Sie nur auf das, was ich Sie frage. Haben Sie das Bild abgenommen oder nicht? Ich? Natürlich nicht. Warum sollte ich wohl? Dann schwören Sie bei Gott dem Allmächtigen, dass Sie es nicht getan haben. Ich schwöre es. Bei Gott dem Allmächtigen. Bei Gott dem Allmächtigen. So, nun verschwinden Sie. Jawohl, gnädiger Herr. Da hätten wir also schon den Beweis. Aber ich schwöre dir, bei Gott dem Allmächtigen. Versündige dich nicht. Begeh nicht noch einen Meineid. Es ist kein Meineid. Ich schwöre, dass ich das Bild nicht angerührt habe. Du bist von Sinnen und weißt nicht mehr, was du tust. Wie deine unglückselige Mutter. Jack, du hattest mir doch versprochen, mir nie mehr die Krankheit meiner Mutter vorzuhalten. Ach, es hat keinen Sinn mehr, die Augen vor Realitäten zu verschließen, Bella. Wenn das so weitergeht mit dir, kann ich allein die Verantwortung nicht mehr tragen. Dann hast du die längste Zeit unter meinem Schutz gestanden. Jack, du willst mich doch nicht ins... Du willst mich doch nicht dorthin bringen, wo meine Mutter war, Jack. Oh, du musst ein Herz von Stein haben. Siehst du nicht, wie verzweifelt ich bin? Vielleicht verliere ich wirklich den Verstand wie meine arme Mutter. Aber dann musst du doch gut zu mir sein, Jack. Ich schwöre dir, ich belüge dich nicht wissentlich. Wenn ich das Bild abgenommen habe, dann muss es unbewusst geschehen sein, gegen meinen Willen. Und wenn Sachen von dir verschwinden, Schlüssel oder Ringe oder Bleistifte, und du findest sie bei mir in meiner Schublade oder im Nähkörbchen oder unter meinem Kopfkissen, glaub mir, ich weiß nicht einmal, wann ich dir diesen unsinnigen Streich gespielt haben sollte. Jack, es ist doch sinnlos. Warum sollte ich das Bild von der Wand nehmen? Ja, wenn ich so etwas tue, dann muss ich tatsächlich von Sinnen sein. Aber dann musst du Geduld mit mir haben, Jack. Und gut zu mir sein und nicht wüten und toben. Bella, hast du eine Ahnung, wo das verschwundene Bild sein könnte? Hinter dem Buffet vielleicht. Willst du bitte einmal nachsehen? Ja. Ja, hier ist es. Du hast also gewusst, wo es war, Bella. Du hast es gewusst. Nein, ich habe es nur vermutet, Jack, nur angenommen, weil, weißt du, weil wir es die beiden anderen Male auch dort gefunden haben. Na, was stehst du denn jetzt mit dem Bild rum? Bella! Ja. Hing es hin, wo es hingehört. Ja. Unser schöner Tee. Und die knusprigen Waffeln. Ich hatte mich so gefreut. Willst du nicht wenigstens etwas von den Waffeln essen? Ich habe sie doch extra für dich gekauft. Nein, ich gehe jetzt. Und du legst dich am besten etwas hin. Musst du unbedingt fortgehen und mich immer wieder allein lassen nach diesen schrecklichen Szenen? Ich hätte sowieso nach dem Tee gehen müssen. Ich gehe jetzt eben etwas früher. Das ist alles. Kann ich dir etwas mitbringen? Nein, danke, lieber. Geh nur. Gut. Ach, ich könnte eigentlich beim Kaufmann vorbeigehen und gleich mal die Rechnung bezahlen, die ich dir vorhin gab. Ja, lieber. Wo hast du sie hingelegt? Auf den Schreibtisch. Ja, bleib da sitzen, ich finde sie schon. Unbezahlte Rechnungen sind mir ein Gräuel. Na, wo ist sie denn? Ist in einer der Schubladen? Dein Schreibtisch ist doch verschlossen und du hast den Schlüssel. Nein, oben auf. Ich habe sie auf dem Schreibtisch dort hingelegt. Bist du sicher, Bella? Hier liegt nur Briefpapier. Aber sie muss da sein, aber ich habe sie doch hierher gelegt. Wo ist sie denn? Mein Gott, wo ist sie jetzt? Jetzt wirst du wieder sagen, ich hätte sie versteckt. Teufel nochmal, was hast du wieder angestellt? Aber ich habe nichts angestellt. Die Rechnung war da heute Nachmittag. Ich habe sie doch hierher gelegt. Das ist doch eine Verschwörung. Ihr habt euch alle gegen mich verschworen. Bella, nimm dich zusammen, verdammt nochmal. Verschwörung. Das ist ja doch eine Verfolgungswahn. Nein. Nimm dich zusammen, sag ich dir. Um 10 Uhr bin ich wieder hier. Bis dahin schaffst du mir die Rechnung zur Stelle. Aber ich weiß doch ebenso wenig wie du, wo sie ist. Wenn nicht, hast du die Folgen zu tragen. Ein Arzt wird dich untersuchen. Und er wird die Diagnose stellen. Hast du mich verstanden? Hab doch Geduld mit mir, Jack. Ich habe lange genug Geduld mit dir gehabt. Bleib doch, Jack, bitte. Wirst du nur noch mit mir ins Theater gehen? Theater? Nach alledem? Theater? Ich muss die Rechnung finden, ich muss sie finden. Aber ich weiß ja, dass ich sie nicht finden werde, wie ich nie etwas wiederfinde. Mein Gott, was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Was haben Sie mich erschreckt? Was gibt's denn? Gnädige Frau, es möchte Sie jemand sprechen. Jemand? Wer denn? Ich möchte nicht gestört werden. Ein Herr, gnädige Frau. Schicken Sie ihn fort. Er will sicher meinen Mann sprechen. Mein Mann ist nicht zu Hause. Nein, gnädige Frau. Er möchte Sie sprechen. Mich? Ja, gnädige Frau. Ich kann mich so nicht sehen lassen. Oh doch, Sie können es. Verzeihung, guten Abend. Mrs. Manningham, nicht wahr? Ja. Sie wollen doch sicher meinen Mann sprechen. Im Gegenteil. Ich lege auf seine Anwesenheit nicht den allergeringsten Wert. Ich komme ja gerade, weil er nicht da ist. Danke, Nancy. Darf ich mich setzen? Bitte, aber ich verstehe nicht. Sie werden verstehen. Sehr schnell sogar. Sie schienen mir sehr traurig zu spielen. Wie geht es Ihnen? Wie es mir geht? Ja, Sie sind doch die Dame, die angeblich geistesgestört ist, nicht wahr? Wie kommen Sie darauf? Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Ich weiß nicht über das Wetter mit Ihnen sprechen, aber Sie stellen so viele Fragen, dass ich sie gar nicht auf einmal beantworten kann. Erst möchte ich Sie etwas fragen. Schauen Sie mich einmal ganz genau an. Sehe ich nicht aus wie ein Mensch, dem man vertrauen kann? Ich könnte dem Alter nach leicht Ihr Großvater sein. Wer sind Sie? Ein Arzt? Nein, nur ein ganz simpler Detektiv. Ein Detektiv? Ja, das heißt, ich war was noch vor 10 Jahren. Mein Name ist Ihnen vielleicht nicht unbekannt. Oder sollten Sie nie von Detektiv Ruff gehört haben? Ruff? Naja, Sie sind noch sehr jung. Wie lange sind Sie schon verheiratet, Mrs. Manningham? 7 Jahre. Ein bisschen länger noch. Und wo haben Sie die ganze Zeit gewohnt? Erst im Ausland und dann in Yorkshire. Und dann hat mein Mann vor 6 Monaten dieses Haus gekauft. Ja? Von Ihrem Geld, nicht wahr? Lässt Ihr Mann Sie abends immer allein? Ja, er geht in den Club. Geschäftlich, glaube ich. Und erlaubt Ihr Mann Ihnen, sich im ganzen Haus frei zu bewegen? Ja. Das heißt, außer im obersten Stockwerk. Aber ich verstehe nicht, warum fragen Sie das alles? Außer im obersten Stockwerk. Wissen Sie eigentlich, Mrs. Manningham, dass es in Ihrem Haus eine Stelle gibt, die nicht dicht hält? Nicht dicht hält? Ja. Sie haben das Mädchen. Nancy, nicht? Ja. Nun, Nancy geht mit einem jungen Mann namens Booker. Dieser Booker ist zufällig bei mir angestellt. Ich wohne hier ganz in der Nähe. Und so geschieht nichts in Ihrem Haus, was meinem guten Booker nicht sofort brühwarm erzählt wird. Und von ihm erfahre ich es dann. Oh, ich wusste es. Oh, ich wusste es. Sie klatscht. Ich werde Sie entlassen. Oh, nein, nein, nein. Mrs. Manningham, tun Sie das nicht. Sie müssen Ihrem Mädchen sehr dankbar sein. Wenn sie nicht geklatscht hätte... Aber wir sprachen vom obersten Stockwerk. Sie waren also nie im obersten Stockwerk? Nein, niemals. Es ist abgeschlossen und niemand darf hinein. Mein Mann hat es verboten. Er wird denn da oben nie sauber gemacht oder gelüftet? Nein. Merkwürdig, ne? Ja. Tja. Verzeihen Sie mir eine persönliche Frage, Mrs. Manningham. Seit wann haben Sie den Eindruck, dass mit Ihrem Kopf irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist? Ich hatte schon immer Angst davor. Meine Mutter starb in geistiger Umnachtung, als sie noch ganz jung war. In meinem Alter. Und nach Vaters Tod, gleich nachdem Jack mich geheiratet hatte, begann es. Aber erst seit wir hier in diesem Hause wohnen, geschehen eigentlich Dinge... Dass Sie schon vor Angst den Verstand verlieren. Ja, dass ich vor Angst... Hat Ihre Angst etwas mit dem Haus zu tun? Ja, ich glaube, ich hasse das Haus. Ich habe es immer gehasst. Dieses trübsinnige alte Gebäude mit seinen knackenden Dielen und seinen ächzenden Treppen. Hat das oberste Stockwerk etwas damit zu tun? Ja. Ja, aber woher wissen Sie das? Ja, damit hat es angefangen, dieses Grauen und diese Angst. Und was ist mit dem obersten Stockwerk? Nun erzählen Sie. Ich weiß nicht, was ich Ihnen erzählen soll. Es hört sich alles so unglaubwürdig an. Wenn ich abends in meinem Schlafzimmer allein bin, es liegt direkt unter dem Alkoven im oberen Stockwerk, ist mir, als ginge dort oben jemand umher. Nachts, wenn mein Mann nicht zu Hause ist. Haben Sie Ihrem Mann schon einmal etwas davon erzählt? Oh nein. Er würde sofort sagen, das sind meine üblichen Wahnvorstellungen. Ja, aber Ihr Mann hat den Schlüssel. Haben Sie nie daran gedacht, dass Ihr Mann vielleicht da oben sein könnte? Doch. Ja. Wieso? Wie kamen Sie darauf? Wieso? Aber Sie haben doch eben selbst die Vermutung geäußert. Ja, aber ich wüsste gern, wie Sie darauf gekommen sind. Es ist keine Vermutung. Ich weiß es. Wenn er das Haus verlässt, kommt er zurück und geht da oben umher. Wie ein Gespenst. Ich verstehe nicht, wie er hinaufkommt. Denn er geht nicht über die Treppe. Dann müsste er hier durch die Wohnung. Dann würde ich ihn sehen. Na, das werden wir schon herausfinden, Mrs. Manningham. Es gibt da ganz simple Möglichkeiten wie Dächer und Feuerleitern und so. Na, dann sehen Sie mich nicht so ängstlich an, Mrs. Manningham. Ihr Mann ist kein Gespenst und... Sie sind alles andere als geisteskrank. Aber nun sagen Sie mir bitte, wie kamen Sie zuerst auf den Gedanken, dass Ihr Mann es ist, der da oben herumgeistert. Durch das Licht. Das Licht? Das Gaslicht. Es brennt plötzlich dunkler und nach einiger Zeit wieder heller. Ach, Gott sei Dank, dass ich einmal mit jemand darüber sprechen kann. Sie sehen die beiden Gaslampen dort an der Wand, nicht wahr? Ja. Jetzt brennen sie hell. Aber wenn irgendwo im Haus eine Flamme mehr angezündet wird, dann brennen sie schwächer. Ja, natürlich. Das kommt von dem geringeren Druck, den Sie dann haben. Das ist bei mir zu Hause genauso. Ja, aber erzählen Sie weiter. Jeden Abend, wenn er weggegangen ist, sitze ich hier und warte. Und dann sehe ich plötzlich, wie die Flamme langsam heruntergeht. Immer zur gleichen Zeit, bald nachdem er fort ist. Und dann denke ich, jetzt ist er vielleicht zurück und geht da oben herum. Und dann laufe ich hinauf in mein Schlafzimmer und dann höre ich diese sonderbaren Geräusche über mir. Und vor Angst laufe ich wieder herunter, hier in den Salon. Ich habe solche Angst, ich könnte schreien und aus dem Haus laufen. Und dann sitze ich hier und zittere, vor Furcht Stunde um Stunde. Wie gelähmt vor Entsetzen. Und zermartre mir mein Hirn. Was tut er dort oben? Was tut er Nacht für Nacht? Und dann warte ich. Sagen Sie, Mrs. Manningham, ist das der einzige Grund, warum Sie Angst haben, Ihren Verstand zu verlieren? Oder ist da noch etwas? Ja, da ist noch etwas. Mein Gedächtnis macht mir solche Sorgen. Es scheint seit einiger Zeit überhaupt nicht mehr zu funktionieren. Wieso? Und es wird immer schlimmer. Mein Mann gibt mir irgendetwas zur Aufbewahrung und wenn er wieder danach fragt, sind die Sachen weg. Eine Krawattennadel zum Beispiel oder ein Manschettenknopf. Ich suche verzweifelt in allen Ecken und Winkeln, bis er sie schließlich in meinem Nähkorb findet oder in einer meiner Schubladen. Ich versuche verzweifelt, mich zu erinnern, aber ich weiß nichts davon, gar nichts. Und dann diese schreckliche Geschichte mit meinem kleinen Hund. Was ist mit ihm? Ach, eines Tages war seine Pfote schrecklich zugerichtet. Ich hätte ihn misshandelt, meinte mein Mann. Und nun darf ich mein armes Hündchen nicht mehr sehen. Ich werde so irre an mir selbst, ich weiß nicht mehr, was ist Traum, was ist Wirklichkeit. Vielleicht sind Sie gar nicht hier. Vielleicht träume ich. Meine liebe Mrs. Manningham, ich glaube, Sie könnten jetzt ein bisschen Medizin gebrauchen. Medizin? Also sind Sie doch ein Arzt? Mein Mann hat Sie geschickt, ja? Nein, ich bin kein Arzt. Aber ich habe trotzdem eine Medizin für Sie. Aber ich habe eine Medizin. Mein Mann will, dass ich sie nehme. Aber sie hilft nicht. Meine hilft. Sie werden sehen. Augenblick, ich habe sie in der Tasche. Wie schmeckt sie? Wie ein Gemisch von Nektar und Karbol. Haben Sie denn noch nie schottischen Whisky getrunken? Whisky? Aber ich soll keinen Whisky trinken. Ich vertrage keinen Alkohol. Und da unterschätzen Sie Ihre Fähigkeiten aber ganz erheblich. Haben Sie vielleicht 2 Gläser? Ach, ja, natürlich. Hier, bitte. So, das ist für Sie. Trinken Sie, das gibt Ihnen wieder Selbstvertrauen. Auf Ihr Wohl. Na, das ist wirklich so schrecklich. Oh, nein, es schmeckt gar nicht so schlecht. Als wir klein waren, mein Bruder und ich, hat Mama uns immer Whisky gegeben, wenn wir Fieber hatten. Erkältung, ja, natürlich. Ja, Whisky ist immer gut. Mrs. Manningham, haben Sie eigentlich einmal von der Kutschertante gehört? Wer war denn das? Ein Original, eine alte Dame. Hier aus der Gegend? Ja, aus der nächsten Umgebung. Sie hieß Alice Barlow und sie war sehr reich und verrückt, meinten manche. Sie hatte ein sonderbares Steckenpferd. Aber sie tat sehr viel Gutes in ihrer Verrücktheit. Sie war der gute Engel der Droschkenkutscher. Sie verschaffte ihnen Unterkunft und Kleidung, setzte ihnen sogar eine Pension aus, wenn sie nicht mehr arbeiten konnten. Ich habe sie ein einziges Mal gesehen, als sie mit durchschnittener Kehle vor dem Kamin im Wohnzimmer ihres Hauses lag. Entsetzlich. Sie wurde ermordet. Ja. Sie wurde ermordet. Ich war damals noch ziemlich jung, noch nicht lange im Dienst. Der Tatort machte auf mich einen so furchtbaren Eindruck, dass ich ihn bis heute nicht vergessen habe. Der Mörder wurde niemals gefunden, aber das Motiv war offensichtlich. Alice Barlow besaß sehr kostbare und seltene Rubine. Es war bekannt, dass sie die in ihrem Haus aufbewahrte. Und diese Tatsache bezahlte sie mit ihrem Leben. Aber was soll das jetzt? Warum erzählen Sie mir das alles? Ja, hören Sie weiter. Die Untersuchung ergab, dass der Mörder gegen 10 Uhr in das Haus eindrang und sich erst gegen Morgen entfernte. Das Haus war in einem furchtbaren Durcheinander. Alles war durchwühlt, sogar die Polster der Stühle waren aufgeschlitzt. Die Kriminalpolizei meinte, es müsse sich um den Racheakt eines Wahnsinnigen handeln. Ich hatte eine andere Theorie. Ich war damals noch eine Null und die Untersuchung lag in anderen Händen. Und was war Ihre Theorie? Nach dem, was ich so hörte, war die alte Dame zwar exzentrisch, aber keineswegs dumm. Vielleicht war sie gar nicht so unvorsichtig, wie man glaubte. Vielleicht hatte sie die Juwelen ganz besonders raffiniert versteckt. Und der Mörder hatte den einzigen Menschen, der ihm das Versteck hätte zeigen können, umgebracht. Und man hat den Mörder nie gefunden? Nein, niemals. Auch die Juwelen sind nicht aufgetaucht. Aber ich verstehe nicht. Was geht es mich an? Was meinen Sie? Halten Sie es für möglich, dass der Mann noch immer nicht die Hoffnung aufgegeben hat, an den Schatz heranzukommen? Dass er nur auf eine Möglichkeit gewartet hat, jenes Mordhaus wieder betreten zu können? Und, was ist, Mrs. Manningham? Still. Still, sehen Sie? Das Licht, es zuckt. Jetzt geht es herunter. Die Flammen werden kleiner und brennen dunkler. Mein Mann, er ist zurückgekommen. Jetzt ist er oben. Er ist im Haus. Sie müssen fort. Schnell, schnell, bitte. Ruhig, Mrs. Manningham, ruhig. Sie dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren. Verstehen Sie denn nicht? Dies ist das Haus. Das Haus? Was für ein Haus? Das Haus der alten Dame. In diesem Haus, in Ihrem Haus, Mrs. Manningham, wurde Alice Barlow ermordet. Ach. Sie hatte im obersten Stock gewohnt. Ich sagte Ihnen ja, der Mörder durchstöberte ihre ganze Wohnung, das ganze Stockwerk. Aber er fand nicht, was er suchte. Vielleicht suchte er noch immer. Vielleicht ist er jetzt dort oben und sucht. Dort oben ist doch aber mein Mann. Eben, Mrs. Manningham. Ihr Mann, er sucht. Aber das ist doch Wahnsinn. Ich kenne doch meinen Mann. Wir sind 7 Jahre verheiratet. Wie können Sie glauben, mein Mann... Mrs. Manningham, als die Polizei vor 20 Jahren in dieses Haus kam, wurden natürlich etliche Leute verhört, Verwandte, Freunde und so weiter. Das war meine Aufgabe. Und unter all den Leuten, die ich verhörte, war ein junger Mann namens Sidney Power. Sie haben den Namen wahrscheinlich nie gehört. Power? Sidney Power? Ja, der Name sagt Ihnen nichts, nicht? Nein, nie gehört. Er war eine Art entfernter Verwandter, stand der alten Dame anscheinend ziemlich nahe. Das Gesicht war mir im Gedächtnis geblieben. Und dies Gesicht sah ich plötzlich vor 5 Wochen wieder. Natürlich um 20 Jahre gealtert. In meinem Beruf braucht man ein gutes Gedächtnis für Gesichter, Mrs. Manningham. Ja, und? Naja, ich habe einen ganzen Tag gebraucht, um darauf zu kommen, wo ich es früher schon mal gesehen hatte. Und endlich fiel es mir ein. Und was mich stutzig machte, war die Dame an seinem Arm und der Ort, wo ich ihn sah. Und wer war die Dame an seinem Arm? Sie waren es, Mrs. Manningham. Und sie gingen beide in dieses Haus. Heißt das, soll das heißen, mein Mann ist dieser Sidney Power? Nicht unbedingt, nur wenn meine Theorie stimmt. Mein Gott. Ich verstehe Sie nicht. Ich glaube jetzt beinahe selbst. Sie verlieren nicht Ihren Verstand, Mrs. Manningham. Man bringt Sie um Ihren Verstand. Langsam. Systematisch. Wer brauche ich Ihnen wohl nicht mehr zu sagen? Aber warum? Warum nur? Weil Ihr Mann ein Verbrecher ist, der sich des Nachts in sein eigenes Haus schleicht und dort sucht, was er vor 20 Jahren nicht finden konnte und weswegen er einen Mord begangen hat. Weil er Angst hat, dass Ihr klarer Verstand ihm auf die Schliche kommen könnte. Ja, ist so wenig Manningham wie. Er heißt Sidney Power. Und er ermordete die arme alte Miss Barlow in diesem Haus. Er hatte all die Jahre geduldig gewartet, bis er die Möglichkeit hatte, mit ihrem Geld dieses Haus zu kaufen. Und er hat das unbewohnte Haus nebenan gekauft. Und Nacht für Nacht in den letzten Wochen hat er es vom Hintereingang her betreten, ist auf das Dach geklettert, von dort über die Brandmauer auf das Dach dieses Hauses und durch ein Bodenfenster hier in das oberste Stockwerk. Nein. Ja, ich weiß es, weil ich ihn bei seinen Klettertouren beobachtet habe. Und danken Sie Gott, dass Sie mit diesem Schurken nicht verheiratet sind. Aber wir sind richtig getraut. Ja, das glaube ich Ihnen. Aber er ist leider, oder vielmehr glücklicherweise, schon einmal richtig getraut worden mit einer Dame in Australien. Einige Jahre, bevor sie ihm ins Netz ging. Diese Dame lebt noch und vielleicht wartet sie auf ihn. Aber das englische Gesetz hat nun einmal nichts übrig für Bigamie. Sonderbar. Ich habe schon immer so etwas geahnt. Was soll man bloß tun? Ich brauche seine Papiere, Mrs. Manningham. Seine Korrespondenz. Wo hebt er sie auf? Rasch! Zeigen Sie! Sicher im Schreibtisch, aber der ist verschlossen. Ja, der wird schnell offen sein. Ich habe ein wenig Werkzeug mitgebracht. Moment. Nein, das passt nicht. Ich habe Nachschlüsse. Nein, das passt auch nicht. Viel mehr Dietriche, wie das Zeug heißt. Halt! Ah, das hätten wir. So, dann werden wir mal sehen. Halt! Halt, um Gottes Willen! Sehen Sie denn nicht? Was? Das Licht. Es wird wieder heller. Die Flammen gehen hoch. Er kommt. Sie müssen fort, schnell. Schade. Hören Sie denn nicht? Gehen Sie doch endlich. Vielleicht ist er gerade auf der Straße. Ich sehe schnell mal aus dem Fenster. Um Gottes Willen, seien Sie doch vorsichtig, dass er Sie nicht sieht. Wie gut, dass der Wind den Nebel verjagt hat. So kann man wenigstens etwas sehen. Er geht fort. Zu seinem Club wahrscheinlich. Na, dann haben wir also Zeit. Moment, was haben Sie da? Lassen Sie mich sehen. Rechnung, glaube ich. Bitte halten Sie mich nicht auf. Ja, vom Kaufmann. Sie haben recht, er ist ein Schurke. Diese Rechnung. Heute Nachmittag hat er wütend das Haus verlassen mit der Behauptung, er habe sie mir gegeben und sie sei verschwunden. Ich hätte sie versteckt und hat mir gedroht mit dem Irrenhaus. Oh, langsam verstehe ich. Ja, da liegt ja meine Uhr. Meine Brosche. Vor Wochen verschwunden. Angeblich von mir böswillig versteckt. Och. Hey, ist ja ein riesiges Ding. Die ist ja nicht mal echt. Wann gab er sie? Bald nach unserer Heirat. Ich durfte sie nur zu Hause tragen. Er hat sie irgendwo aus zweiter oder dritter Hand gekauft. Beim Trödler wahrscheinlich. Ich wusste, dass sie nicht echt ist. Augenblick. Was sagen Sie? Aus zweiter oder dritter Hand? Woher wissen Sie das so genau? Weil eine Widmung drinsteht an irgendjemanden. So? Wo denn? Da ist ein Vixierschloss mit einem Trick. Ich habe das durch einen bloßen Zufall rausgekriegt. Erst muss man die Nadel ganz zurückklappen, so. Und dann zuerst nach links und danach nach rechts schieben. Jetzt öffnet sich die Innenseite wie ein Stern. Ja, ja. Sehen Sie? Ja, ja. In Liebe für Alice von ihrem Frank. Alice. Alice Barlow. Aber merkwürdig, was sind denn das da für Löcher? Es waren Steine drin, ich habe sie herausgenommen. Steine? Wo haben Sie die? Ich habe sie in eine von den Vasen getan, hier auf dem Kamin. Kann ich sie mal sehen? In einer hier müssen sie drin sein. Nein, da ist nichts drin. Es müssen im Ganzen fünf sein. Stimmt. Ah, hier sind sie. Mrs. Manning. Sind Sie schon einmal von einem alten Detektiv abgeküsst worden? Was haben Sie denn? Was ist denn? Was ich habe? Das sind die Borla-Rubinen, Mrs. Manningham. Verstehen Sie nun? Die alte Dame trug sie in einem simplen Schmuckstück versteckt. Und die Widmung galt dem Kern, nicht der Schale der kostbaren Frucht. Aber warum haben Sie Ihrem Mann nie von den Steinen erzählt? er hätte ja dann gewusst, dass ich die Widmung entdeckt habe. Und also auch, dass er das Schmuckstück gebraucht gekauft hat. Er hätte mit mir getobt, wie immer, wenn etwas nicht nach seinem Willen geht. Die Brosche kam mir gleich bekannt vor. Ja, ja, ich erinnere mich jetzt. Ich habe sie auf einer Fotografie der alten Dame gesehen, damals, als ich mit dem Fall zu tun hatte. Sidney Power wird sie von seiner armen, ermordeten Tante geerbt haben. Welche teuflische Ironie des Schicksals. Da hatte er den Schatz in der Hand, nachdem er so gierig suchte, und beachtete ihn nicht wegen der bescheidenen Hülle, die ihn umgab. Wann, glauben Sie, wird er aus seinem Club kommen? Um 10, sagte er. Um 10? Dann reicht die Zeit. Sie wollen jetzt fortgehen? Mrs. Manningham, Sie können unserer Sache jetzt keinen besseren Dienst erweisen, als wenn Sie sich unverzüglich ins Bett begeben. Ja, aber... Ihr Kopfweh ist schlimmer geworden. Seien Sie krank, seien Sie irgendetwas, aber hüten Sie das Bett. Ich gehe jetzt. Gehen Sie nicht, bitte. Sie dürfen mich nicht allein lassen. Wenn er jetzt kommt, dann passiert etwas Schreckliches. Ich fühle es, ich habe Angst. Liebes Kind, machen Sie jetzt keinen Unsinn. Hier, ich lasse Ihnen den Whisky hier. Der gibt Ihnen Mut. Trinken Sie, aber nicht zu viel. Und lassen Sie ihn nicht herumstehen. Auf Wiedersehen. Inspektor! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was soll ich nur tun? Den Rest können Sie vertrinken. Danke, mache ich. Auf Ihr Wohl, werter Herr. Gnädiger Herr, einen vergnügten Abend auswärts. Nennen Sie sie kleines Biest. Hier nehmen Sie meinen Hut und meinen Mantel. Wo ist meine Frau? Schon zu Bett. Was denn? Sagen Sie, sie soll sofort herunterkommen in den Salon. Die Gnädige wird wohl nicht kommen. Was soll das heißen? Die Gnädige Frau sagt, sie fühlt sich nicht wohl. Angeblich. So, dann zwingt sie mich, andere Seiten aufzuziehen. Die Gnädige Frau hat die Tür abgeschlossen. Das ist ja interessant. Na, dann werden wir uns mal etwas besonders Hübsches ausdenken für Sie. Ich werde jetzt mal zeigen, wer der Herr im Haus ist. Bella! Ich weiß, dass du mich hörst. Komm sofort herunter zu mir. Was hast du wieder mit dem Hund Fürchterliches angestellt? Komm herunter, der Hund ist hier bei mir. Mit dem Hund? Mit Speck fängt man Mäuse. Gehen Sie jetzt. Was für ein Hund? Wo ist der Hund? Was hast du mit ihm gemacht? Hast du ihn wieder misshandelt? Das sagst du mir? Hast du vergessen, wie du das arme Tier neulich zugerichtet hast? Schließ die Tür. Ich fühle mich nicht gut. Ich bin nur gekommen, weil ich dachte, du hättest den Hund hier. Der Hund, liebe Bella, war nur eine List. Setz dich. Was willst du? Setz dich, wie ich gesagt habe. Hast du Angst vor mir, weil du neben der Tür stehen bleibst? Nein, ich habe keine Angst vor dir. So, so. Da bist du ja mächtig mutig geworden plötzlich. Setz dich endlich! Gut. Weißt du, an was du mich erinnerst, Bella? An einen Schlafwandler. Sie haben auch diesen sonderbar starren Blick, so als ob Ihr Geist immer irgendwo umherirrt. Mein Geist irrt nicht umher. Na? Als ich nach Haus kam, Bella, sagte man mir, du seist zu Bett gegangen. Ja, ich war im Bett. Darf ich dann fragen, warum du noch ganz angezogen bist? Ich habe vergessen, mich auszuziehen. Ah, du hast vergessen, dich auszuziehen. Typisch. Oder führst du etwas im Schilde? Ich weiß nicht, was du meinst. Hast du die Rechnung gefunden, die du finden solltest? Nein. Weißt du noch, was ich sagte, was geschehen würde, wenn sie nicht bis zum Abend wieder da wäre? Nun? Verdammt nochmal, du scheinst nicht nur verrückt, sondern auch stumm zu sein. Ich rate dir gut, sprich endlich. Was soll ich sagen? Ich habe dich gefragt, ob du dich an etwas erinnerst. Nun, was war es? Du hast mich gefragt, ob ich mich daran erinnere, was du gesagt hast, was geschehen würde, wenn ich die Rechnung nicht finde. Sehr gut. Ausgezeichnet. Nun, was sagte ich denn, was ich tun würde? Du sagtest, du würdest mich einsperren lassen. Na und? Was meinst du wohl? Bin ich der Mann, der sein Wort hält? Du hast die Rechnung also nicht gefunden? Nein. Dein umnachtetes Gehirn hat dir also wieder mal einen Streich gespielt. Ich bin müde, Jack. Dein Hirn ist müde. So müde, dass es überhaupt nicht mehr arbeitet. Du denkst nicht mehr, du träumst nur. Was hast du nun wieder zusammengeträumt heute Abend? Geträumt heute Abend? Mein Gott, sollte ich wirklich alles nur geträumt haben? Alles, was geschehen ist heute Abend? Was hast du denn geträumt, Bella? Das interessiert mich. Ich habe von einem Mann geträumt, der... Von einem Mann, Bella? Was für einen Mann? Ein Mann, der mich sprechen wollte. Bitte, Jack, lass mich. Quäl mich nicht. Mein Kopf... Nimm dich zusammen, verdammt nochmal! Von was für einem Mann faselst du da? Ich habe geträumt, dass plötzlich ein Mann hier hereinkam. Herrgott, ein Mann? Ja, das weiß ich ja nun. Ich will jetzt wissen, was für ein Mann das war, du blödsinniges Geschöpf. War vielleicht ich der Mann, Mrs. Manningham? Wer zum Teufel sind Sie denn? Wie kommen Sie hierher? Tja, wer ich bin? Anscheinend nur eine Ausgeburt der Fantasie Ihrer Gattin. Und was Ihre Frage angeht, wie ich hier hereingekommen bin, nun, ich kam hier herein oder vielmehr hierher zurück, kurz bevor Sie kamen und habe seitdem hinter diesem Vorhang gestanden. Wollen Sie mir gefälligst erklären, was Sie hier wollen? Ich warte nur auf ein paar Freunde, Mr. Manningham. Himmel, noch ein Verrückter. Oh nein, mein lieber Herr. Hier gibt es überhaupt keinen einzigen Verrückten. Ja. Bella, geh in dein Zimmer. Geh in dein Zimmer, habe ich gesagt. Ich rufe dich später. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Mr. Manningham, Sie sind fertig. Bitte? Ganz und gar fertig. Auch mit Ihrer Frau. Entweder sagen Sie mir jetzt augenblicklich, was Sie hier suchen, oder ich rufe die Polizei. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ja, rufen Sie die. Na, worauf achten Sie denn? Ich kann sie auch allein rauswerfen. Aber warum wollen Sie nicht die Polizei dazu rufen? Was ist das, Mr. Manningham? Was? Was ist mit dem Licht? Das ist ja gespenstisch. Wir stehen ja schon fast im Dunkeln. Was ist geschehen? Sind plötzlich Fremde im Haus? Gespenster vielleicht? Geister? Was für Geister? Sehen Sie es denn nicht? Dort drüben im Sessel, die alte Frau, die vor 20 Jahren hier wohnte. Und vor ihr den jungen Mann. Mein Gott, sieht er nicht aus wie Sie? Ach, Schluss mit dem Theater. Sehr richtig, Schluss mit dem Theater. Sidney Charles Power. Sie scheinen ja recht gut informiert. Aber bilden Sie sich nur nicht ein, dass Sie mit dieser Information hier rauskommen. Wir gehen gemeinsam, mit entsprechendem Gefolge. Die Herren haben mir ihre Ankunft bereits signalisiert, per Gaslicht. So wie Sie es immer zu tun pflegen, eben als es dunkel wurde. Was für Herren? Nun, die Herren, die Sie rufen wollten, die Herren von der Polizei. Oh, verfluchter Schnüffler! Mann, um nicht zu hitzig! Los, Hund! Oh, was ist denn hier im Gange? Fesseln den Burschen! Das werden wir gleich haben. Das anhört ich. Ich werde mich beschweren. Das tun Sie mal. Sidney Charles Power. Sie sind verhaftet wegen Mordes an Alice Barlow. Inspektor Ruff, kann ich noch einmal mit meinem Mann sprechen? Allein. Nun, Bitte erlauben Sie es. Es wird nicht lange dauern. Schön. Fesseln Sie ihn an den schweren Lehnstuhl da, Sergeant. Wir warten vor der Tür. Kommen Sie, Sergeant. Jack, Jack, was haben Sie mit dir gemacht? Das war sehr geschickt von dir, Bella, Liebling. Und nun rasch, hol etwas, um die Fessel zu sprengen. Ich muss hier raus, die Hunde sollen mich nicht kriegen. Rasch, ja, rasch, hol ja, etwas. Ja, gerne, aber was, Jack, Liebe? Da muss ein Brieföffner liegen auf dem Schreibtisch. Ich muss ihn suchen. Wenn ich ihn nicht finde, wirst du mich einsperren lassen, nicht wahr? Ist er im Schreibtisch vielleicht? Nein, auf dem Schreibtisch! Nein. Nein, da ist er nicht. Wieso ist denn der offen? Oh, aber hier ist ja die Rechnung und meine Uhr. Endlich habe ich sie gefunden. Sieh Verdammt, nur. Verdammt, schreibst mir, bring endlich den Brieföffner, du Verrückte! Natürlich, ich bin ja verrückt. Das hast du doch schon immer gesagt. Willst du nicht lieber läuten, dass Nancy die liebe kleine Nancy sucht? Warum denn auf Dienstboten Rücksicht nehmen? So, hilf mir doch endlich. Du bist doch meine Frau, Bella. Das muss ein Irrtum sein. Deine Frau ist in Australien. Und eine Verrückte kann dir natürlich nicht helfen. Wie sollte sie? Bella. Sei still und hör mir zu. Wenn ich deine Frau wäre und nicht verrückt, dann hätte ich bestimmt Mitleid mit dir und würde zu dir stehen, was du auch immer getan hättest. Aber so hasse ich dich. Und ich habe dich verraten. Ich habe kein Mitleid mit dir. Ich empfinde nur Freude, unsagbare Freude, dich so vor mir zu sehen. Und noch etwas. Hier, kennst du diese Messingbrosche, die du mir als goldene geschenkt hast? Sie birgt ein kleines Geheimnis. Hier, zieh. Die Borlo-Rubinen. Bella! Inspektor, bringen Sie diesen Mann fort. Bringen Sie ihn fort. Führen Sie ihn ab, Sergeant. Los, vorwärts, komm, Kerlchen. Ihr verfluchten Hunde! Schnabel halten, verstanden? Sie tun mir weh! Na, sowas. Nun, Mrs. Mann, mein liebes Kind, jetzt beruhigen Sie sich erst einmal. Eine schlimme Zeit liegt hinter Ihnen. Aber nun beginnt ein neues, helleres Leben. Tja, da komme ich so hereingeschneit, plötzlich, von irgendwoher. Und durch mich hatten Sie diesen furchtbaren Abend. Furchtbaren Abend? Oh nein. Nein, Inspektor. Den wunderbarsten meines Lebens. Er hat mir meine Freiheit wiedergegeben. Und meine Gesundheit. Ein Albtraum ist von mir genommen. Ich bin wieder gesund und frei. Und glücklich. Hören Sie nur.